Die Ortszeit hören Sie in Deutschlandradio Kultur um 8.11 Uhr. Mit einem symbolischen Banküberfall auf die Filiale der Hyporeal Estate wollen Schüler und Studenten heute in Berlin ihre Proteste gegen die Bildungspolitik fortsetzen. Es soll ein Tag des zivilen Ungehorsams werden. Die Aktion richtet sich gegen die milliardenschwere Unterstützung der Banken in der gegenwärtigen Krise, während in der Bildung gespart werde. Aber was bringt dieser Streik, der heute zumindest in Fotos auf fast allen ersten Seiten der Tageszeitungen platziert ist? Tut er irgendjemand weh? Die Tageszeitung in Berlin hat einen Kommentar zum Streik, ebenfalls auf Seite 1. Mit Taz-Chefredakteurin Bascha Mika sind wir jetzt verbunden. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Mika, Studenten- und Schülerstreik. Sie haben viel dazu in der heutigen Ausgabe. Den Kommentar auf der ersten habe ich schon erwähnt. Was bieten Sie den Lesern noch? Wir haben im hinteren Teil der Zeitung, also in der sogenannten Taz 2, selbstverständlich eine ganze Seite, die sich mit dem Streik beschäftigt, eine Reportage aus Jena und nochmal ein Überblick, was eigentlich gestern alles passiert ist. Und dann natürlich im Berlin-Teil, unserem Lokalteil, auch nochmal eine ganze Seite, wo wir uns mit den Streiks und den Forderungen der Studierenden beschäftigen. Und wir haben selbstverständlich auch schon gestern angefangen, darüber zu berichten, über die einzelnen Forderungen der Studierenden und haben sie analysiert. Die Überschriften Studentenaufstand gegen Anpassung und Leistungsdruck, Schrei nach Wissen, ein Rettungspaket für Schulen und Hochschulen und demonstrieren können Sie schon. Tenor des Kommentars bei Ihnen, sind die Demos wichtig und dennoch wirkungslos, weil sie keinem wehtun? Das ist ja leider ein bisschen das Dilemma bei Schüler und Studenten und Studentinnen, denn wenn die Müllmänner streiken, dann fängt es an zu stinken. Wenn Auszubildende streiken, dann tut es erstmal niemandem weh. Aber es hat ja Langzeitfolgen. Und ich finde, sehr viele Forderungen der Schüler und Studierenden sind natürlich völlig berechtigt. Da geht es also um die Zukunft. Die Bildungsministerin sagt aber über die Streiks, sie seien gestrig. Teilen Sie Ihre Meinung? Nein, überhaupt nicht. Und ich denke, die Bildungsministerin sollte sich ihre tantenhaften Kommentare in der Richtung wirklich sparen, sondern sich angucken, was die Schüler und die Studierenden eigentlich wollen. Und wenn man sich anschaut, was mit dem Bologna-Prozess passiert ist, dann ist doch da wirklich eine ganze Menge in den Brunnen gefallen. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Da gibt es eine Föderalismusreform und gleichzeitig wird ein Prozess angestoßen, wo die europäischen Hochschulen synchronisiert werden sollen in ihren Abschlüssen. Das beides zusammen ging überhaupt nicht und das Desaster haben wir jetzt. Eine Viertelmillion junger Menschen ist auf die Straßen gegangen in den letzten Tagen. Heute gehen die Proteste weiter. Begehrt da eine bislang stille und angepasste Generation plötzlich auf? Ich würde es mir wünschen. Also es war ja jahrelang die Rede von der Generation Praktikum, also von jungen Menschen, die sich statt in feste Jobs nach ihrer Ausbildung zu kommen, von einem Praktikum zum anderen hangeln, eigentlich keine richtige Zukunftsperspektive haben, was ja Auswirkungen hat bis hin zur Familiengründung und vielem anderen mehr. Und dass sich diese jungen Leute jetzt sagen, wir haben keine Lust mehr auf die Forderung, die ihr stellt, ohne dass ihr uns irgendein etwas dafür gebt und ohne dass ihr uns die Grundlage gebt, damit wir unser Leben und unsere Existenz in Zukunft bestreiten können, das finde ich völlig berechtigt. In der Reportage aus Jena heute bei Ihnen in der Zeitung gibt es einen Satz zu lesen über die Proteste. Ein Hauch von 68 liegt darüber. Ist das ein bisschen zu hoch gegriffen oder sehen Sie das ähnlich? Das muss man abwarten. Also 68 richtete sich ja noch gegen ein ganz anderes Bewusstsein in der Republik. Da ging es um die Aufarbeitung der Nazizeit, die nicht zureichend passiert war, als die Studierenden auf die Straßen gingen. Da ging es gegen ein verknöchertes Gesellschafts- und Bildungssystem. Dieser Streik hier ist natürlich gesellschaftlich enorm relevant, denn Bildung ist eigentlich unser Zukunftsthema. Aber er ist doch schon sehr konzentriert auf die Bereiche Ausbildung von Kindern, von Jugendlichen und von jungen Menschen. Um zu den 68ern noch einmal zu kommen, Vordenker Jürgen Habermas wird heute 80 Jahre alt. Also keine Zeitung kann daran vorbei, zu würdigen, zu gratulieren und das gleich auf mehreren Seiten. Die Taz macht das auch mit einem Dossier. Was steht drin? Wir haben eine ganze Reihe Autoren und Autorinnen gebeten, sich zu Habermas zu äußern. Und das sind sehr unterschiedliche Annäherungen, zum Beispiel von dem Philosophen Norbert Bolz oder von Isolde Karim, von Kurt Riechelmann oder Saskia Sassen. Also man merkt schon an den Namen, dass jeder und jede von ihnen eine andere Perspektive auf Habermas hat. Und das ist vielleicht eine, hoffe ich doch, ganz geschickte Annäherung an diesen großen Denker und sein großartiges Werk, das ein Autor ganz schlecht erfassen könnte. Hat Habermas auch Ihr persönliches politisches Denken mit sehr beeinflusst? Im Nachhinein, also eher indirekt. Ich gehöre ja nicht zu den 68ern, hatte damals, war noch eine Schülerin, als es an den Unis richtig losging. Und deswegen habe ich Habermas natürlich erst im Nachhinein erlebt, als Philosophiestudentin zum Beispiel, denn das war ja auch mein Fach. Bascha Mika, die Chefredakteurin der Taz im Mediengespräch mit der Ortszeit in Deutschland Radio Kultur. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Und Deutschland Radio Kultur ist in Berlin auf der UKW-Frequenz 89,6 zu empfangen, natürlich im digitalen Radio DAB, im Internet überall. 8 Uhr und 17 wird es.